Wissen Sie, Sie erinnern mich an meinen Vater. Wissen Sie, Sie erinnern mich an meinen Vater. Ich hab ihn gehasst, mein Vater. Fühlst du dich jetzt besser, du Bastard? Mein Vater. Ich hab ihn gehasst, meinen Vater. Fühlst du dich jetzt besser, du Bastard? Sie war wunderschön. Wie du. Hey, eines Tages zerschneiden sie ihr Gesicht. Und wir haben kein Geld für Operationen. Sie erträgt es nicht. Ich will sie einfach wieder lächeln sehen. Ich will ihr nur zeigen, dass die Narben mir egal sind.